Für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne und zum Tag des leuchtenden Sterns wurden in letzter Zeit in Wien das österreichische Vorbereitungskomitee und in der Stadt Maribor das slowenische Vorbereitungskomitee gebildet. Die Vorbereitungskomitees beschlossen, zum Tag der Sonne, Geburtstag von Kim Il-sung, und zum Tag des leuchtenden Sterns, Geburtstag von Kim Jong-il, politische und kulturelle Veranstaltungen zu ihrer Lobpreisung wie Seminar und Vortrag bedeutungsvoll zu organisieren. Das ägyptische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum Geburtstag von Kim Jong-il wurde jüngst in Kairo gegründet.